Deutschlandfunk Kultur. Feature. Heute hören Sie den aktuellen Gewinner des Docker-Preises für ausgezeichnete Hördokumentationen. Der österreichische Feature-Autor Jürgen Pettinger befasst sich in seinem Stück mit einem warmen Kein Pardon mit der Verfolgung Homosexueller in der Nazizeit. Er erzählt aus dem Alltag des jungen Franz Doms, der Anfang der 40er Jahre für seine Sexualität hingerichtet worden ist. Und er stellt die Frage, wie es um die Akzeptanz seiner eigenen Homosexualität in der heutigen Gesellschaft steht. Am 5. Mai klopfte es in der Früh an meiner Wohnungstüre. Es war ein Kriminalbeamter. Ziehen Sie sich an und gehen Sie mit. Am Wege zur Kriminalpolizei sagte er zu mir: So ein Blödsinn, was du jetzt gemacht hast. Da staune ich selbst. Mehr sagte er mir nicht. Erst im Amt wurde ich gefragt, was vor 3 oder 4 Wochen gewesen sei. Ich wusste nicht, worum es sich handle. Es kam dann der Abteilungsleiter und fragte mich, ob ich wisse, wo ich sei. Haben Sie eine Ahnung, wo Sie hier sind? Ich antwortete, dass ich das wohl wisse, dass ich aber nicht wisse, warum ich hier sei. Er fragte weiter, ob ich den Doms kenne. Kennen Sie einen gewissen Franz Doms? Und, als ich bejahte, ob ich damals mit ihm im Hotel war. I fell in love with you. Doms genießt im Ortsgruppenbereich den schlechtesten Ruf und ist als arbeitsscheues Individuum bekannt. Now you're my one and only. Franz Doms ist ein Taugenichts. Er will nicht arbeiten. Cause all my life I've been so blue. Er ist mir schon von Kind auf als ein verstocktes Subjekt bekannt. But in that moment you fulfilled me. Now I tell all my friends I fell in love with a dead boy. Mit einem warmen Kein Pardon. Er ist ein vollständig haltloser, seinen widernatürlichen Trieben gegenüber machtloser Verbrecher. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Kreis 2, Gau Wien, Ortsgruppe Vorgarten, Wien, den 26. Mai 1940. Der Fall Franz Doms. Zitiert aus originalen Ermittlungs- und Gerichtsakten. Wir suchen um die Einleitung der nötigen Schritte gegen den Burschen. Und der Versuch, den Menschen hinter den Akten zu finden. Irgendwie ein eigenartiges Gefühl natürlich. Ja, wie hat das eigentlich passieren können, dass da so ein junger, mein sicherer, wenig blöder Bub, ja, plötzlich so in das Räderwerk dieser Vernichtungsmaschinerie fällt, weil er Sex mit anderen Männern gehabt hat. Vielleicht ein bisschen Geld damit verdient hat. Das ist nach wie vor für mich völlig unvorstellbarer und einfach auch nicht nachvollziehbarer Vorgang. Mit dem Historiker Andreas Brunner. Okay, ich schlage Ihnen ein Experiment vor. Okay. Okay? Und zwar... Und der Psychotherapeutin Beatrix Wimmer. Geben wir dem Franz einen Platz. Okay? Okay. Da sitzt der Franz. Da sitzt der Franz, okay. Okay? Ja. Gut. Wenn Sie in diese Vorstellung reingehen, dass der Franz hier sitzt, wie spürt sich das an für Sie? Was nehmen Sie wahr? Was taucht auf? Was nehmen Sie in Ihrem Körper wahr? Ein Feature von Jürgen Pettinger. Das ist eine richtig schräge Situation. Aber es löst was aus. Ja. Ich probiere es jetzt. Wenn ich zu seiner Zeit auf die Welt gekommen wäre, dann wäre ich vermutlich genauso gewesen wie er. Es ist tatsächlich, als Sie diesen Sessel dahergestellt haben und gesagt haben, da sitzt Franz, ist in der Sekunde aus irgendeinem Grund ein Gefühl der Nähe entstanden. Das nehme ich wahr. Ich bin bin seit meiner Geburt ständig in Wien an angeführter Adresse bei meinen Eltern aufhältlich. Mein Vater war Beamter der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft in Wien. Er ist im Ruhestand. Meine Mutter war im Haushalte tätig. Okay. Ich stelle mir vor, als würde er gerade da sitzen. Er grinst gerade. Blöd, glaube ich. Ja. Okay. Und ja, es fühlt sich vertraut an irgendwie. Als würde ich ihn kennen. Okay. Können Sie ihm das mal direkt mitteilen? So, dass Sie es ihm wirklich direkt sagen. Okay. Es gibt Fotos von Franz Doms aus dem Akt, aufgenommen 1940, damals war er nicht ganz 18 Jahre alt. Eine Dreierserie, so typische Polizeibilder, von vorne, seitlich, im Profil und mit Hut. Schwarz-weiß natürlich, er trägt Anzug mit Krawatte, die Haare streng zurückgekämmt, ernster Blick. Er sieht irgendwie älter aus, als er ist. Ich stelle mir die Bilder immer in Farbe vor. Okay, nicht die Luft anhalten. Mhm. Ich habe 4 Volks-, 4 Hauptschulklassen und einen Handelsschulkurs besucht. Nach diesem Schulbesuch war ich bei verschiedenen Firmen in Wien kurzfristig beschäftigt. Ich habe einen Bruder, weiters habe ich eine Schwester. Wir sind zu Hause aufgezogen worden. Ah, schau, da ist die Nummer 208. Ah, und da hängt da eines dieser Schilder, die man ja oft sieht in Wien, dass dieses Haus in den Kriegsjahren beschädigt worden ist und dann eben mit Bundesmitteln wieder aufgebaut wurde. Naja, aber die Bausubstanz, die grundsätzliche, schaut noch sehr original aus. Ah, das Eingangstor ist sicher aus der Erbauungszeit um die Jahrhundertwende. Gehen wir rein, ja? Ich wohne im 2. Stock, während die Familie Doms im 3. Stock wohnt. Ab und zu höre ich die Streitereien bei der Familie Doms, jedoch kann ich einen genauen Wortlaut nicht angeben. Ich wohne im selben Stock, neben der Wohnung von Franz Doms. Die Streitereien dieser Wohnung sind so häufig, dass ich mich an Einzelheiten wirklich nicht mehr erinnern kann. Ja, das ist sozusagen der Ausgangspunkt gewesen, ja, dass sich Nachbarn bemüßigt gefühlt haben, da Meldung an die Gestapo zu machen, dass da eben ein junger Typ ist, der sich nicht an die Regeln hält. Ja. Im Verlauf dieser Streitereien habe ich schon gehört, dass ihm vorgeworfen wurde, er ist ein Warmer. Und es ist richtig, dass er sich mit Straßendirnen herumtreibt. Ja, da sieht man jetzt in den Hinterhof raus und sieht, dass das Hinterhaus ja ganz nah an das Vorderhaus angebaut wurde. Also von Intimität oder Ähnlichem kann da keine Rede sein. Selbstverständlich ist da jede Veränderung aufgefallen. Wenn der mit einem neuen Hut gekommen ist oder eben neuen Schuhen oder einen neuen Mantel oder vielleicht auch irgendeine Uhr plötzlich gehabt hat, die er vorher nicht gehabt hat, dann ist das aufgefallen. Ja? Vielleicht hat er ja auch geprahlt damit. Das kann ja auch sein. Schatz, ich habe einen neuen Mantel gekriegt. Ja? Wisst gar nicht, wie leicht ich den verdient habe. Ja? Franz Doms genießt den schlechtesten Ruf im ganzen Haus. Die Mutter hat mich einmal ersucht, ich möge bei der Partei eine Anzeige erstatten, damit er fortkomme. Zur Widerlegung der von den Zeugen Marie Wetsch und Eduard Poli bei der Polizei über mich gemachten Angaben, dass ich arbeitsscheu sei und meinen Eltern gegenüber ordinär und grob sei, sodass meine Mutter die Nachbarin ersucht hatte, sie möge eine Anzeige gegen mich erstatten, damit ich von zu Hause fortkomme, beantrage ich die Ladung meiner Mutter. Ich mache von der Rechtswohltat Gebrauch. Ich will nicht aussagen. Sowie die Frauen Amalie Winkler, Kapitänsgattin. Ich habe niemals etwas gehört, dass er ein Warmer sein soll. Der Streit in dessen Familie war immer nur zwischen den Geschwistern wegen Schmutzigmachens des Fußbodens oder Ähnlichem. Und Frau Justine Breuer, Hausbesorgerin. Ich weiß über den Angeklagten nichts. Ich weiß auch nicht, dass in der Wohnung gestritten wurde. Ich wohne 2 Stock tiefer. Die Anzeige, die gegen mich erstattet wurde, dürfte von meinem künftigen Schwager angeordnet worden sein. Ich vermute nämlich, dass er mich einmal mit Männern gesehen hat, von denen er die Überzeugung hatte, dass sie Homosexuelle sind, weil mir dies meine Schwester immer wieder vorhielt und deswegen ich mit meiner Schwester des Öfteren schwere Differenzen und Streitigkeiten hatte, die eben auch von den Parteien der Nebenwohnungen gehört worden sein dürften. Eines Tages erzählte mir die Nachbarin beim Stiegenaufgang, dass wieder so ein großer Wirbel bei der Familie Doms stattfand und dass hierbei von Seiten des Franz Doms die Äußerung gemacht wurde, ich verdiene mir mit dem Arsch mehr Geld als mit der Arbeit. Nachts treibt er sich in Gaststätten und Kaffeehäusern, die als ganz verrufen gelten, herum. Auch hat mir die Nachbarin noch erzählt, dass Doms sagte, und mich kann auch der Hitler am Arsch lecken. Wenn der Hitler glaubt, dass er mich zum Arbeitsdienst bekommt, so kann er 100 Jahre alt werden. Und ich sagte damals zu ihr, sie möge mir dies bestätigen und ich werde es weiterleiten. Das goldene Wiener Herz, ja, das so freundlich ist, ja, und so lieblich. Na, das hat es einfach in den Häusern halt einfach gegeben. Das waren Feindschaften innerhalb einer Hausgemeinschaft, wo halt die Nachbarin die Wohnung von dem Homosexuellen will, weil da die Sonne länger reinscheint. Ja? Und sie denkt, na, den bringe ich schon an, wenn ich bei der Gestapo vernader. Ja? Ehescheidungsfälle werden so gelöst, ja? Indem das Frauen ihre Männer als homosexuell denunzieren oder umgekehrt Männer ihre Frauen. Ja? Also sie dadurch denken, okay, wird die Scheidung einfacher. Also das kommt alles vor. Ich bestreite entschieden, gesagt zu haben, der Führer kann mich am Arsch lecken. Ich habe nie politisiert und auch nie über den Führer geschimpft. Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle Wien, den 13. Juni 1940. Doms konnten aufgrund der lückenhaften Aussagen der Zeugen beleidigende Äußerungen gegen den Führer nicht nachgewiesen werden. Das ist ein Wunder, dass er da nicht verurteilt worden ist wegen Führerbeleidigung, weil dann wäre das Todesurteil wahrscheinlich schon früher angestanden. An der Tatsache seines homosexuellen Verkehrs besteht aber deshalb kein Zweifel, weil Doms nicht nur unter seinen Hausgenossen einen schlechten Ruf genießt, sondern auch in seiner Familie wegen seines unsittlichen Lebenswandels Hader und Streit verursacht. Was finden Sie denn da, was Sie vielleicht von sich selbst nicht so gut kennen? Ich finde, er ist ein fescher Kerl eigentlich. Verwegen, leicht arrogant, aufmüpfig, irgendwie rotzig. Er hat so etwas Herausforderndes. Sag es ihm direkt. Franz, das wirklich Coole an dir ist, dass du so unangepasst bist, obwohl das deine Zeit überhaupt nicht erlaubt. Ich bitte gegen Franz Doms wegen homosexueller Umtriebe ein Verfahren einzuleiten. Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle Wien, den 13. Juni 1940. Der Genannte sitzt im Polizeigefangenenhaus ein und wird zur dortigen Verfügung überstellt werden. Der Grund meiner Vernehmung wurde mir bekannt gemacht. Ich bin weder politisch noch kriminell vorbestraft. Was ist denn mit der Unangepasstheit, mit Ihrer eigenen? Es ist so, dass ich bin heute angepasster. Franz und ich leben in derselben Stadt, aber zu verschiedenen Zeiten. Während er keine Chance hatte zu entkommen, wohne ich heute in einem sehr liberalen Bezirk, habe einen schwul-lesbischen oder gay-freundlichen Freundeskreis und einen Job, bei dem das alles kein Thema mehr ist. Ich lebe heute in einer Blase. Und ich stelle fest, dass Franz viel unangepasster war, als ich es heute bin. Und das ist sehr erstaunlich, finde ich. Schon im Jahre 1936 wurde der Angeschuldigte, damals als 14-Jähriger, zum ersten Male als Unzuchtsverbrecher straffällig. Hierzu gebe ich an, dass ich am Weg in die Schule einen mir unbekannten Mann getroffen habe, mit dem ich anstatt in die Schule ins Kino gegangen bin. Im Kino habe ich, auf sein Verlangen und auf seine Anleitungen, mich so lange mit seinem Gliede gespielt, bis es zum Samenerguss gekommen war. Ich bekam von ihm, glaublich, 2 Schilling. Und außerdem bezahlt er mir das Kino. Vielleicht können Sie dem Jürgen auch was sagen aus Ihrer Position als Franz heraus. Ich hätte es auch cool gefunden, wenn wir uns kennengelernt hätten. Vielleicht wäre dann das alles nicht passiert. Mein erstes Mal war auch strafbar. Das muss 1991 gewesen sein. Ich war 15, mein erster Freund damals schon über 18. Hätte uns jemand angezeigt, wäre er im Gefängnis gelandet, bis zu 5 Jahre. Erst Anfang 2000 wurde dieses Gesetz geändert. Er würde vielleicht heute noch leben. Könnte er. Dann wären wir beide 95. Ich vielleicht etwas älter, würde vielleicht nicht mehr leben, aber er hätte die Chance dazu. Auch später habe ich mehrere Männer kennengelernt. Doch ich habe nicht mehr mit jedem ein Verhältnis gehabt. In den folgenden Jahren führte er, ungeachtet empfindlicher Abstrafungen, sein abwegiges Geschlechtsleben weiter und betätigte sich nach Art eines Strichjungens. Es ist auch eine Bildungsfrage. Ja, ist man sich dieser Gefahr überhaupt wirklich bewusst? Ja, viele begreifen gar nicht, dass das, was sie tun, eigentlich verboten ist. Ja, die wissen oft nicht einmal, was Homosexualität ist. Ja. Die haben kein Selbstverständnis von sich als Homosexuelle. Ja, da wird einer mal gefragt in einem Verfahren, ja, ob er homosexuell sei. Ja, der schaut den Beamten groß an, also stellen wir das jetzt so vor, ja, es ist im Protokoll so erfasst und sagt, er weiß nicht, was das ist. Ja. Darauf erklärt ihm der Vernehmungsbeamte, was es ist. Ja, und dann sagt er, ja, das bin ich schon. Ja. Das Landgericht Wien hat am 6. September 1940 zu Recht erkannt, der Angeklagte Franz Doms ist schuldig, mit Personen desselben Geschlechts Unzucht wider die Natur getrieben zu haben und wird hierfür zur Strafe des strengen Arrests in der Dauer von 4 Monaten verurteilt. Der Paragraph 129 hat Unzucht wider die Natur verfolgt, im Absatz 1 a mit Tieren und p mit Personen desselben Geschlechts. Und dieser Paragraph war unverändert im Wortlaut bis 1971 in Kraft, also dann von Justizminister Christian Broder und der Regierung Bruno Kreisky abgeschafft wurde. Landgericht Wien am 13. Januar 1942. Doms wird zu 1 Jahr schweren Kerkers verurteilt. Einerseits galten sie als sogenannte bevölkerungspolitische Blindgänger. Das heißt, sie sind aus der Fortpflanzung rausgefallen. Ja. Das war ein bisschen unterschiedlich bei Lesben, denn die konnte man ja gegebenenfalls auch zur Fortpflanzung zwingen. Also Frauen kann man vergewaltigen und die werden dann schwanger und sie fallen sozusagen nicht aus dieser Reproduktion von kriegswichtigem Material, wenn ich das jetzt so abschätzig sagen darf, heraus. Sein unwiderstehlicher, widernatürlicher Drang wurde dann neuerdings mit aller Deutlichkeit im Herbst 1942 offenbar. Als dem Angeschuldigten wegen eines Todesfalles in seiner Familie eine Strafunterbrechung bewilligt wurde, benützte er diesen Strafurlaub, um seinem alten Laster zu frönen. Der Oberstaatsanwalt als Leiter der Anklagebehörde beim Landgericht Wien als Sondergericht. Wien, 16. Oktober 1943. Vorgeführt erscheint Ferdinand Jeschek und erklärt, zur Wahrheit gemahnt: Bereits im Gerichtsverfahren gegen mich im Jahre 1941 beim Landesgericht Wien habe ich einen unbekannten Burschen, den ich namentlich nicht kenne bzw. kannte, als Geschlechtspartner angegeben. Mit diesem Burschen habe ich vor circa 3 Jahren in meiner Wohnung einen Mundverkehr ausgeführt. Vor circa 14 Tagen habe ich diesen Burschen am Praterstern getroffen. Ich nahm ihn wieder mit zu mir in die Wohnung. Der Bursche hat mir so nach 15 Reichsmark erpresst und eine Weckeruhr im Werte von ca. 20 Reichsmark gestohlen. Wie der Bursche heißt, weiß ich nicht. Der von Ferdinand Jeschek genannte Geschlechtspartner, welcher ihm die Weckeruhr gestohlen hat, wurde in Person des Kontoristen Doms Franz ausgeforscht. Doms wurde heute um 10.30 Uhr festgenommen und im hiesigen Polizeigefängnis eingesetzt. Ja, man war immer in Gefahr, erwischt zu werden, weil man natürlich nie wissen konnte, was ein anderer dann über einen sagt. Ja? Was aus ihm auch rausgepresst wird. Ja? Und da hat es dann auch ein gewisses Schutzsystem gegeben, nämlich dass man sie nur mit Spitznamen gekannt hat, ja? Die zum Teil typisch wienerisch sehr blumig war. Also wir kennen eine Schwanzfangernettel, wir kennen eine Regenbogenhautmarie, wir kennen aber auch zum Beispiel einen Naschmarktboldi und ein Yusuf, wo man auch sozusagen zu im ersten Moment nicht weiß, wer das ist, ja? Was aber dann halt durchaus von der Kripo auch ausgeforscht wird. Ferdinand Jeschek, Spitzname Yusuf, wohnt in Untermiete. Es ist dies ein kleines Zimmer, welches zu linker Hand bei der Eingangstüre vom Gang aus und vor der Küche liegt. Rechts in seinem Zimmer steht ein großer weißer Kasten. Jeschek hat ein falsches Gebiss, ist ca. 40 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er gibt an, derzeit nur vom Blumenverkauf zu leben, den er am Wochenende in der Nacht in den Praterlokalen tätigt. Ich habe überhaupt keine lebenden Verwandten und lebe seit Jahren vom Hausieren mit Zeitungen, Blumen etc. Ich wohne seit 3 Jahren an meiner jetzigen Adresse als alleiniger Untermieter. Ich habe ihn am Praterstern beim Würstelstand getroffen. Und er hatte mich damals eingeladen, mit ihm in seine Wohnung zu gehen. Als wir beim Haustor seiner Wohnung waren, forderte er mich auf, mit ihm zu gehen. Ich lehnte aber ab, weil es schon spät war. Er blieb bei mir über Nacht und ich führte an ihm einen Mundverkehr aus. Ich gab ihm dafür 15 Reichsmark. Er sagte, das sei ihm zu wenig. Vor dem Weggehen um ca. 3.30 Uhr früh verließ ich kurze Zeit das Zimmer. Von draußen vernahm ich in meinem Zimmer ein verdächtiges Geräusch und ich vermutete sofort, dass der Bursche in meinem Kasten etwas stehlen wollte. Als ich ins Zimmer zurückkam, stellte ich fest, dass eine kleine Weckeruhr, welche ich auf dem Tisch stehen hatte, weg war. Es ist richtig, dass ich dem Jeschek eine kleine Weckeruhr entwendet habe. Aber ich nahm ihm die kleine Weckeruhr aus dem Sack des Überrocks heraus. Weiter sagte er, er würde mich anzeigen und keinen Pardon mit einem Wormann machen. Auch drohte er mir eine Ohrfeige an, und mit Anne in die Goschen. Ich war damals angeheitert. Wieder natürlichen Verkehr hatte ich damals mit dem Jeschek nicht. Der letzte Fall zeigt mit aller Deutlichkeit die neuerlich angewachsene Gefahr, die dieser Gewohnheitsverbrecher bedeutet. In diesem Fall benützte der Angeschuldigte die Straffälligkeit seines Geschlechtspartners, um diesen zu bestehlen und dann kaltblütig zu erpressen. Der Oberstaatsanwalt als Leiter der Anklagebehörde beim Landgericht Wien als Sondergericht. Wien, 16. Oktober 1943. Also das ist sicher ein Spezifikum der NS-Verfolgung von Homosexuellen, dass man sozusagen nicht einen Einzelnen verfolgt hat. Man hat einen einmal festgenommen und hat dann versucht, in einem Schneeballsystem weitere zu finden. Ja, sei es in dem, dass man Geständnisse aus dem Verhafteten rausgepresst hat, rausgeprügelt hat. Man hat bei Hausdurchsuchungen Beweismittel beschlagnahmt, Adressbücher, irgendwelche Zettel. Zum Teil haben sie die bis heute in den Strafakten erhalten, wo halt irgendein Zettel gefunden wird, da steht Walter drauf, ja, und dann wird natürlich gebohrt, wer dieser Walter ist. Ja. Ich wurde bereits einmal wegen Unzucht zu einem Jahr verurteilt. Als ich nun wieder zur Polizei kam, sagte man mir, dieses Mal wäre es wesentlich anders. Jetzt heiße es Ja sagen. Kriminalpolizei. Kriminalpolizeileitstelle Wien. Niederschrift aufgenommen mit Franz Doms. Wie ich bei Abhörungen aus eigenem angegeben habe, habe ich ungefähr im Frühjahr 1941 mit einem Soldaten... Ich habe einen gewissen Walter. Ich habe einen eleganten Mann so kennengelernt. So, circa 30 Jahre ich alt. Ich habe meinen heruntergerissen. Er hat mir eine Armbanduhr geschenkt. Er hat mir dafür Geld gegeben, aber nicht mehr besitze. Ich habe ihn im Römerbad in Wien kennengelernt. Mich so lange mit seinem Gliede, bis es zum Samenerguss gekommen war. Doms Franz gab bei weiterer Abhörung also an, mit einem Kellner wurde festgestellt, dass dieser Mann mit dem Hotelangestellten Rudolf K. dass er vor einigen Jahren mehrmals mit einem Mann wieder natürliche Unzucht K. wurde heute zum hiesigen Amte einbestellt. Z. wurde an seinem Arbeitsplatze festgenommen. Wie dann weiters festgestellt wurde, handelt es sich in diesem Falle um den Kaufmann Ernst P. Der Bankbeamte Franz I. mit dem kaufmännischen Angestellten Emil U. Thomas H. Schlosser Gehilfe Johann P., Josef K., Personen von Franz Doms als Geschlechtspartner agnostiziert, wieder natürliche Unzucht getrieben hat. 2 bis 3 Mal durch gegenseitige Onanie. Ich habe ihn im Römerbad in Wien kennengelernt. Homosexuelle Umtriebe stattfinden. So suchte Franz Doms mit Vorliebe das Römerbad und andere Orte auf, an denen sich gleichgeschlechtlich veranlagte Männer zu treffen pflegten. Schau, da biegen wir jetzt in die Holzhauser Gassen ein. Und da steht es auch schon, das römische Bad, dieser langgestreckte, klassizistische Bau. Ja, leider halt durch eine Aufstockung etwas verschandelt. Es ist in den 1870er Jahren als eine der nobelsten Badeanstalten Wiens errichtet und eröffnet worden. Und ja, galt bis in die 40er, 50er Jahre dann auch als sehr beliebter Treffpunkt schwuler Männer. Es gibt sogar eine lesbische Saunarunde, die hier nachgewiesen werden konnte. In einem Strafakt haben wir die gefunden. Super. Schauen wir uns an. Ja, schauen wir hin. Ja. Staatliche Kriminalpolizei. Kriminalpolizeileitstelle Wien. Niederschrift. Am 23.08.42 zwischen 16 und 18 Uhr führten die Kriminalbeamten Karl Seiringer und Georg Gawatsch in dem wegen homosexueller Umtriebe bekannten Bad dienstliche Beobachtungen durch. Als ich zwecks Beobachtungen in der Dampfkammer auf einer Bank saß, setzte sich ein Mann unmittelbar neben mich, drängte sich ganz eng an mich und machte Anstalten, dass er sich mit mir geschlechtlich betätigen wolle, beziehungsweise werde. Ja, der Karl Seiringer, das war sozusagen der Schwulenfresser von Wien. Ist einer kleinen Abteilung innerhalb der Sittenpolizei vorgestanden und hat dort eine kleine, unter 10 Mann große Truppe befehligt, die dann auch wirklich als, ja, man könnte es fast sagen, Agent-Provokateur, in Bäder gegangen sind und dort Männern aufgelauert haben, was die halt in der Dampfkammer machen oder versuchen zu machen. Der Versuch hat ja schon gereicht. Ja. In Erkennung der Gefahr eines Angriffes stand ich sofort auf und ging weg. Dabei musste ich an dem Mann vorbeigehen. Er fasste mich beim Vorbeigehen ganz ungeniert am Geschlechtsteil und wollte sich damit betätigen. Ich entzog mich rasch dem Angriff und verließ die Dampfkammer. Und es gibt sozusagen Monate, wo der Seiringer und seine Beamten einmal die Woche in eins der Bäder gehen, ja, hauptsächlich ins Esterhazy-Bad, aber in andere, ja. Sie dort in die Dampfkammer setzen und warten, was passiert. Und nach 2 Stunden gehen sie raus und nehmen 5 bis 10 Männer, wo sie dann Beobachtungen gemacht haben, die sie dann penibelst niederschreiben. Also diese Protokolle lesen sie dann ja oft auch fast wie Drehbücher für Pornofilme. Ja. Als ich nach einiger Zeit zwecks Beobachtungen wieder in die Dampfkammer ging, folgte er mir dorthin. Er setzte sich wieder neben mich und drückte sich wieder an mich heran. Die Gefahr eines widernatürlichen Angriffes lag wieder äußerst nahe. Nur durch energisches Wegtreten konnte ich mich entziehen. Ich habe noch zu bemerken, dass er mich seit vielen Jahren als Kriminalbeamten kennt. Ungeachtet dessen hat er an mich die mehrfachen Versuchshandlungen zur widernatürlichen Betätigung gemacht. Ich habe geglaubt, dass die Kriminalbeamten, die als Badegäste ins Bad kommen, sind auch so veranlagt. Darum habe ich mich an Sie herangemacht. Karl M., Pensionist, wurde von den Kriminalbeamten nebst anderen bei mehrfacher Unzucht wieder die Natur auf frischer Tat betreten und am gleichen Tage um 19 Uhr festgenommen. Zu einem hohen Prozentsatz, bis über 80%, sind die verurteilten Männer aus unteren sozialen Schichten. An den Tag kann ich mich deshalb so genau erinnern, weil eine Polizeirazzia stattfand und auch ich zur Perlustrierung angehalten worden war. Wir haben praktisch keine Akademiker. Wir haben praktisch keine leitenden, führenden Angestellten oder überhaupt Führungspersönlichkeiten. Ja. Die fallen alle aus diesem Verfolgungsraster raus. Wenn ich heute als Generaldirektor einer Firma oder als leitender Beamter in einer 200 Quadratmeter Altbauwohnung in Wien logiere, dann habe ich es auch relativ leicht, mich in den privaten Raum zurückzuziehen. Wenn ich arbeitslos bin oder geringfügig beschäftigt irgendwo, ja, dann habe ich vielleicht ein Untermietzimmer. Ja. Dann kann ich dort aber auch niemanden mit hinnehmen. Und deshalb ist man halt an öffentliche Orte gegangen, wie Bäder. Ja. Da war es dann auch relativ einfach, einmal mit jemandem auch sexuell in Kontakt zu kommen, ohne jetzt auch viel von sich selber preiszugeben. Ich habe damals nach Möglichkeit meine Betätigung als Strichjunge verschwiegen bzw. zu verschweigen versucht. Es war ja immer die Gefahr, wenn ich jemanden mitgenommen habe, dann hat der gewusst, wo ich wohne. Ja, ist der festgenommen worden, hat mich der vielleicht vernadert. Erst in späterer Zeit bin ich zum damaligen Ermittlungsverfahren eingezogen und dem Gerichte zugeführt worden. Ludwig W. wurde heute um 7 Uhr festgenommen. Der Restaurator K. wurde um 16 Uhr festgenommen. Anton Z., den ich aufgrund des Lichtbildes mit aller Sicherheit wiedererkenne, wurde an seinem Arbeitsplatz festgenommen und im hiesigen Polizeigefängnis eingesetzt. Der Cafetier Karl L. wurde um 7 Uhr... Dass der Obergefreite R. an Franz Doms ein fragwürdiges Interesse hat. Er ist ein Freund des homosexuellen Thomas H., mit dem ich ebenfalls wieder natürliche Unzucht getrieben habe. Thomas H. wurde um 6.45 Uhr in seiner Wohnung festgenommen. Wurde um 17 Uhr festgenommen. Wurde um 16 Uhr festgenommen. Wurde um 7 Uhr festgenommen. Und im hiesigen Polizeigefängnis eingesetzt. Welche Chancen haben Sie heute? Welche Möglichkeiten haben Sie? Wir haben in Österreich ja eine gewisse Vorstellung von Toleranz, die vielfach lautet, es kann jeder tun, was er will, solange es in den eigenen vier Wänden passiert, sehen muss ich es bitte nicht. Es gibt eine aktuelle Studie zu Hassverbrechen in Österreich. In Auftrag gegeben von den Gay Cops Austria, der Vereinigung von Lesben, Schwulen und Transgender im Polizeidienst. Darin heißt es, dass das Risiko für uns, Opfer einer Körperverletzung zu werden, im Vergleich zur restlichen Bevölkerung rund 10-mal so hoch ist. Dieses, ich gehe mit meinem Freund nicht Hand in Hand auf der Straße. Genau. Ich gebe meinem Freund nicht in einem Lokal, in einem Restaurant einen Kuss. Das bewirkt natürlich, dass ich in weiten Teilen der Welt, in der ich lebe, völlig angepasst bin und nicht der bin, der ich eigentlich bin. Weil eigentlich würden Sie ihn gern überschwänglich umarmen, wenn er von wo zurückkommt? Ja, dieses Bedürfnis ist natürlich da. Doms Franz hat bei Abhörungen angegeben, dass er mit einem gewissen Franz Fischl Unzucht wider die Natur getrieben hat. Dieser Geschlechtspartner Doms wurde als personengleich mit dem Hoteldiener Franz Fischl festgestellt. Er wurde heute um 7 Uhr in seiner Wohnung festgenommen. Staatliche Kriminalpolizei. Kriminalpolizeileitstelle Wien. 5. Mai 1943. Einvernahme. In der Früh klopfte es an meiner Wohnungstüre. Es war ein Kriminalbeamter, der mich einlud. Ziehen Sie sich an und gehen Sie mit. Am Weg zur Kriminalpolizei sagt er zu mir, so ein Blödsinn, was du jetzt gemacht hast, erstaune ich selbst. Mehr sagt er mir nicht. Erst im Amt wurde ich gefragt, wo ich vor 3 oder 4 Wochen gewesen sei. Ich wusste nicht, worum es sich handle. Es kam dann der Abteilungsleiter Seiringer und fragte mich, ob ich wisse, wo ich sei. Ich antwortete, dass ich das wohl wisse, dass ich aber nicht wisse, warum ich hier sei. Er fragte weiter, ob ich den Doms kenne. I find you with the tears in your eyes. Ich kenne den angeklagten Fischl seit 10 Jahren. Er war in einer Pension Diener und ist immer zu den Schiffen das Gepäck holen gekommen. Vom Sehen aus kenne ich ihn also schon länger. Im Frühjahr 1943 bin ich näher mit ihm zusammengekommen. Ich habe ihn damals in einem Gasthaus getroffen. Ja, wir haben über Verschiedenes gesprochen. Und dann hat er mir erzählt, dass er heute mit einem sauberen Mädel Rendezvous habe und ich könne mitkommen. Ich war dann mit Fischl und 2 Frauen den Nachmittag und Abend beisammen. Um Mitternacht waren Fischl und ich noch in einem Café am Hennalser Gürtel. Es hat zu regnen angefangen und wir baten die Frau, ob wir zu ihr kommen könnten. Sie verweigerte dies aber, weil ihr Mann jeden Moment nach Hause kommen könnte und sie außerdem ein Kind dabei habe. Wir sind, weil es geregnet hat, 2 Stunden unter dem Haustor gestanden. Und als es bereits 3 Uhr früh war, entschlossen wir uns, da wir beide zu weit weg wohnten, um bei dem Wetter nach Hause gehen zu können, ins Hotel schlafen zu gehen. Wir hatten keine Straßenbahn mehr zum Nachhausefahren. Wir haben uns ein Zweibettzimmer gemietet. Dort haben wir uns gegenseitig mit der Hand mit den Geschlechtsteilen gespielt. Wir haben nur von Huren und von Wormen gesprochen. Gemacht haben wir gar nichts. I fell in love with you. Ja, ich muss richtigstellen, dass nur ich an dem Glieder des Fischl gespielt habe und Fischl meine Geschlechtsteile nicht berührt hat. Now you're my one and only. Nach Vorhalt der Aussage des Franz Doms vor der Polizei im Umschlag Seite 5 schreit der Angeklagte vor Zorn. Das ist nicht wahr. Wo sind wir denn? Er muss zur Ruhe gemahnt werden. Das ist eine Lüge. Dass Doms an meinem steifen Glieder gewichst hat, bis es mir zum Samenerguss kam, ist nicht wahr. Es ist nichts geschehen. Richtig ist, dass ich mit Fischl einige Tage vor meiner Verhaftung zusammen war. Wir waren aber, als wir das Hotel aufsuchten, betrunken. Wir haben nichts miteinander gehabt im Hotel. Wieso es zu der gegenteiligen Protokollierung bei der Polizei gekommen ist, weiß ich nicht. Der Angeklagte gibt alle Unzuchthandlungen zu, abgesehen von dem letzten Fall. Wenn du eben in so einer unterprivilegierten Schicht gelebt hast, wo du vielleicht mit deiner Familie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu fünft gelebt hast, ja, da hast du schwer eine Beziehung leben können. Außerdem war natürlich auf 2 Männer, die gemeinsam in einer Wohnung leben, ja, das war wie wenn sie in einen Scheinwerferkegel gestanden wären. Da war die ganze soziale Aufmerksamkeit auch auf denen. Auf Befragen, ob er und Doms damals, als sie miteinander im Hotel waren, einen Rausch hatten, gibt der Angeklagte Fischl an. Getrunken haben wir schon. Ich habe mit dem Doms aber nichts gehabt und er nicht mit mir. Der Herr Kriminalbeamte Seiginger wollte durchaus von mir hören, dass etwas vorgefallen ist. Ich habe mich gar nicht ausgekannt, wie es in diesem Referat zugeht. Ich war ja das erste Mal dort. Dem Doms wurde mein Lichtbild vorgewiesen und er hat auf das viele Einreden wahrscheinlich Ja gesagt. Nach Vorhalt seiner Aussage vor der Polizei gibt der Zeuge Doms an. Immer wurde mir gedroht. Nichts zu essen hatte ich. Der Beamte sagte mir, diesmal wirst du aber Ja sagen, diesmal haben wir dich. Täglich musste ich um 4:30 aufstehen. Diesmal musst du Ja sagen, diesmal haben wir dich in der Hand. Läuse, Krätze hatte ich, dass ich heute nach so vielen Monaten, die ich hier einsitze, noch offen bin. Ja, und er sagte weiter, hast du nicht viel gemacht? Habt euch ja nur einen runtergerissen. Und in so einem Zustand gab ich, um endlich wieder leben zu können, alles zu. Ich bekenne mich in keiner Weise schuldig. Also, was ist ein kleiner Schritt, den Sie für sich wagen können in Unangepasstheit, in sich selbst vertreten? Der Staat muss ein Urinteresse daran haben, dass auch Kinder gezeugt werden können. Das sei eigentlich ein Überlebensinteresse. Zitat eines österreichischen Spitzenpolitikers vor kurzem, 2017. Er begründet so, warum er gegen die Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben ist. Es ist, sich als Paar in der Öffentlichkeit zu erkennen geben, zu zeigen. Das ist es im Grunde. Und natürlich nehmen wir damit in Kauf, dass wir angestarrt werden, dass wir angepöbelt werden. Diese Dinge würden wir in Kauf nehmen. Und vielleicht das man eine über die Rübe kriegt. Was wird denn der Franz sagen? Holen wir mal den Franz zu Hilfe. Was sagt er? Ich glaube, der Franz sagt einfach, scheiß den nicht an. Scheiß einfach drauf. Glaube ich. Mhm. Was der alles in Kauf genommen hat. Gefängnisstrafen, Verhöre, die unter Foltermethoden passiert sind. Er war gezwungen, Bekannte und Freunde zu denunzieren, in dem Wissen, was mit denen passiert. Der Oberstaatsanwalt als Leiter der Anklagebehörde beim Landgericht Wien als Sondergericht. Wien, den 16. Oktober 1943. Der Kontorist Franz Doms wird angeklagt seit 1938 bis 1943 in Wien als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher in 18 Fällen mit Männern Unzucht getrieben und im April 1943 einen von diesen eine Weckeruhr gestohlen und erpresst zu haben. Ich mache geltend, dass es gegen den Grundsatz verstößt, dass niemand wegen einer Tat mehrmals verurteilt werden darf. Ich bin wegen einer ganzen Reihe mir zur Last gelegten Fakten bereits verurteilt worden, die in meinem nunmehrigen umfassenden Geständnis wieder enthalten sind. Die Gesamtwürdigung seiner Straftaten ergibt das Bild eines gefährlichen Gewohnheitsverbrechers. Er ist ein vollständig haltloser, seinen widernatürlichen Trieben gegenüber machtloser Verbrecher, bei dem von Freiheitsstrafen kein erzieherischer oder abschreckender Erfolg zu erwarten ist. Ich glaube, er hat lange nicht kapiert, dass er in unglaublicher Gefahr ist. Er hat erst viel zu spät realisiert, dass jetzt wirklich sein Leben auf dem Spiel steht, als er dem Sondergericht zugeführt wurde. Er hat gehofft, dass er, wenn er redet, wenn er Sachen zugibt, dass er seinen Kopf noch aus der Schlinge ziehen kann. Öffentliche Sitzung des Sondergerichts beim Landgericht Wien. Wien, den 10. November 1943. Strafsache gegen den Kontoristen Franz Doms aus Wien 2, Handelsgate 208-32. Geboren am 27. März 1922, römisch-katholisch, ledig, vorbestraft. In dieser Sache in Untersuchungshaft in der Haftanstalt des Landesgerichts Wien 1. Er hatte keine Chance. Also er, ab dem Zeitpunkt, wo er in diesem System auch der Sondergerichtsbarkeit drinnen war, war er verloren. Da hat ihm niemand mehr helfen können. Also auch wurscht, was er dann ausgesagt hat, auch wenn er sich jetzt sozusagen um Kopf und Kragen geredet hat, er hat keine Chance mehr gehabt, aus diesem System rauszukommen. Das Urteil wurde um 12.50 Uhr durch Verlesung der Urteilsformel und durch mündliche Mitteilung des wesentlichen Inhaltes der Urteilsgründe dahin verkündet. Der Angeklagte wird als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher wegen widernatürlicher Unzucht mit 18 Männern, meistens gegen Entgelt, wegen Diebstahls und Erpressung, zum Tode verurteilt. Die Kosten des Verfahrens fallen dem Angeklagten zur Last. Sie haben am Anfang der Stunde gesagt, es würde Sie die Beziehung zum Franz interessieren. Ja. Wie ist denn das jetzt im Moment? Der sitzt ja da noch immer bei uns und hört uns zu. Er ist gerade ziemlich erstaunt, über was wir da reden. Bei der Polizei habe ich vielleicht viel gesagt. Wollen Sie nochmal Platz tauschen? Ja. Beim Sondergericht wurde ich wegen Unzucht wider die Natur in 18 Fällen zum Tode verurteilt, obwohl ich nur mit 5 Männern zu tun hatte. Ich wurde auch wegen Erpressung verurteilt und habe gar nicht erpresst. Was erstaunt Sie denn da so als Franz? Also der Franz sitzt gerade da mit offenem Mund und hört uns zu. In 8 Ländern werden Homosexuelle heute noch per Gesetz hingerichtet, in 70 anderen eingesperrt. In Tschetschenien gibt es Foltercamps für Schwule. Ein Überlebender von dort erzählt, dass ihn sein Onkel umbringen wollte, aus Schande. 74 Jahre nach Franz Doms. Nach über 70 Jahren. Da sind ja Generationen dazwischen. Und es sind nur 2 Generationen. Es sind auch wieder nur 2 Generationen, ja. Wien, 11. November 1943. An den Führer und Reichskanzler, Führerhauptquartier. Josef Doms, Pensionist der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft in Wien, stellt nachstehendes Gnadengesuch. Mein Sohn Franz Doms wurde als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher zum Tode verurteilt. Nachdem gegen dieses Urteil ein Rechtsmittel nicht zulässig ist, wende ich mich als Vater des Verurteilten an Eure Exzellenz mit der ergebenen Bitte im Gnadenwege, das über meinen Sohn verhängte Todesurteil in eine zeitliche Kerkerstrafe umzuwandeln. Bei den Verfehlungen meines Sohnes handelt es sich durchwegs um widernatürliche Geschlechtsakte mit älteren Männern, die durch ihn seelisch in keiner Weise gefährdet werden konnten und die ihn durchwegs als Lustknaben benützten. Ich bin überzeugt, dass es mit dem Geständnis und der Reue meines Sohnes ernst gemeint war. Schon meine Frau hat sich das Unglück, das wir mit unserem Sohne Franz hatten, so zu Herzen genommen, dass die vorzeitig im November 1942 gestorben ist. Auch für mich selbst ist das Los, das nun meinen Sohn Franz getroffen hat, ein so schweres, dass ich unter demselben zusammenzubrechen drohe. Was in meinen Kräften stehen wird, werde ich tun, um auf meinen Sohn, falls ihm die Gnade zuteil wird, günstig einzuwirken und ihn von jedem weiteren Fehltritt abzuhalten. Doms Josef, Vater. Berlin, den 14. Januar 1944. Der Reichsminister der Justiz. In der Strafsache gegen den zum Tode verurteilten Franz Doms habe ich mit Ermächtigung des Führers beschlossen, von dem Begnadigungsrecht keinen Gebrauch zu machen. Ja, hier steht Weihestätte über einer eichenen Tür. Gehen wir rein. Der Oberstaatsanwalt beim Landgericht Wien. Niederschrift. Ort. Untersuchungshaftanstalt 1 in Wien. Zeit. 7. Februar 1944, 18.41 Uhr. Der Scharfrichter mit seinen drei Gehilfen und die zur Vorführung des verurteilten Gefängnisbeamten sind zur Stelle. Ja, wir betreten einen Vorraum mit Fahnen, Gedenkfahnen von Menschen, die hier hingerichtet wurden. Ja, an wen wir hier keine Erinnerung finden werden, ist eben Franz Doms. Da, und das steht auch auf einer Gedenktafel draußen am Landesgericht, die 1988 eingerichtet wurde. Da wird brav aller Opfergruppen, der politisch Verfolgten, der rassisch, der aus religiösen Gründen Verfolgten gedacht. Aber derer, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung im NS-Regime verfolgt und eben wie Franz Doms hier hingerichtet wurden, ja, derer wird bis heute nicht gedacht. Also die kommen auch in den Darstellungen hierorts auf den Namenslisten derer, die man niemals vergessen soll, nicht vor. Der Scharfrichter meldet, dass das Richtgerät in Ordnung und er mit seinen Gehilfen zur Vornahme der Hinrichtung bereit sei. Es ist irgendwie ein bedrückendes Gefühl, natürlich in diesem Raum zu sehen, wo nur ein Teil der originalen Kachelung dieses Raumes und das Abflussrohr, das neben der Guillotine gestanden ist, wo dann das Blut der Hingerichteten abgeflossen ist. Der Leiter der Vollstreckungshandlung ordnet die Vorführung des Verurteilten zur Richtstätte an. Ja, der Franz Doms wird aus seiner Zelle vorgeführt und dann geht alles in großer Geschwindigkeit. Es ist alles vorbereitet. Um 18.41 Uhr wird Franz Doms vorgeführt. Jetzt kostet es mich das Leben. Ich muss mit 21 Jahren sterben für Sachen, die ich nicht begangen habe. Der Leiter der Vollstreckungshandlung beauftragt den Scharfrichter, das Urteil zu vollziehen. Um 18.41 Minuten 8 Sekunden wird der Verurteilte dem Scharfrichter übergeben. Um 18.41 Minuten 18 Sekunden meldet dieser den Vollzug des Todesurteils. I fell in love with you. Now you're my one and only. Das Verhalten des Scharfrichters und seiner Gehilfen war in keiner Beziehung zu beanstanden. Der Leichnam wurde in den bereitgestellten Sarg gelegt. Cause all my life I've been so blue. But in that moment you fulfilled me. Mit einem warmen kein Pardon. Now I tell all my friends. Der Fall Franz Doms. I fell in love with a dead boy. Zitiert aus originalen Ermittlungs- und Gerichtsakten. Now tell my family, I wish you could have met him. Der Oberstaatsanwalt als Leiter der Anklagebehörde beim Landgericht Wien als Sondergericht. An den Vorstand des Zuchthauses Straubig. In der Strafsache gegen den zu Tode verurteilten Franz Doms übersende ich eine dem Ferdinand Jeschek gehörige Chromnickel-Weckeruhr Marke Jatz mit dem Ersuchen, dieselbe zur Habe des dort einsitzenden Ferdinand Jeschek zu nehmen und den Empfang zu bestätigen. Mit dem Historiker Andreas Brunner. Ja, die Männer, mit denen er Sexualkontakte zugegeben hat, haben ein ganz unterschiedliches Schicksal. Manche werden zu mehrjährigen Haftstrafen oder Kerkerstrafen verurteilt, andere nur zu wenigen Monaten. Dieser Ferdinand Jeczek, der ja die ganze Sache jetzt auch vor dem Sondergericht dann schlussendlich ins Rollen gebracht hat mit seinem Blechwecker-Diebstahl, der wurde zu 2 Jahren schweren Kerker verurteilt. Einer hat Selbstmord begangen. Bei 2 vermuten wir, können es allerdings nicht nachweisen, dass sie vielleicht sogar auch in ein Konzentrationslager eingeliefert wurden. Ja, und Franz Fischl, der ganz am Anfang auch der Geschichte stand, der wurde freigesprochen. Und mit der Psychotherapeutin Beatrix Wimmer. Was nehmen Sie wahr? Ich nehme so ein Gefühl, der ich würde mich selbst gern rütteln. Ja. So, packen und schütteln. Ja. Bitte. Ich gehöre heute einer Generation an, die der Vernichtungs- und Verfolgungsmaschinerie der Nazis natürlich längst nicht mehr ausgeliefert ist. Trotzdem haben Franz Doms und ich etwas gemeinsam. Er ist mein Vorfahre. Er ist gestorben, weil er so war, wie ich es bin. Ja. Was sagen Sie ihm? Jetzt wurde ich von einem toten Burschen wachgerüttelt. Wie seltsam ist das denn, oder? Ja. Ein Feature von Jürgen Pettinger. Gesprochen haben Simon Schober, Alexander Hofellner, Franz Mivkovic, Andreas Maurer, Thomas Mraz, Wolfram Berger, Alexander Jaksch, Barbara Gassner und Ursula Scheidle. Casting: Stefanie Zussner. Studiotechnik: Anna Kunzio. Eine Produktion der Feature-Redaktion des ORF 2017.